Club Night, heute mit Sven Feit. Gugu, Gugu, wie geht's euch denn? Heute wieder Pascal Feos mit mir die Sendung machen. Groovy, groovy, groovy. Der auch heute Abend im Omen auflegt. We'll be right back.

Thank you. by Bushnight. Eis. Oh, was will der? Thank you. absolut Summer Breeze, absolut Summer Breeze, ja. Love Parade. Es werden dieses Jahr zwei Busse organisiert von der Frankfurt Posse, The New Generation. Anmelden könnt ihr euch da bei dem Delirium, da liegen Zettel aus, oder im Omen, da müssten auch noch ein paar liegen. Und das ist, die ganze Sache ist limitiert auf 170 Leute oder 100 Leute, auf 170 Mark, genau, 100 Leute und 170 Mark kostet das Ding. Und das ist wieder ein ganzes Paket mit allem drum und dran. Weiter geht's. We'll be right back. Thank you. Schmerz verfehlt. Der Pascal wird in der Viertelstunde mich ablösen und später dann im Omen sein. Ich bin heute in Köln. Und ein Gruß an den schnellen Pfeil. Weitermachen. Ich verabschiede mich bei euch und viel Spaß noch mit dem Pascal und I see you on the Love Parade. Ja, hier noch kurz die Studionummer. 069 155 691. 069 155 691. Tja, wie ihr alle bestimmt schon gemerkt habt, ich bin nicht der Sven. Aber ich hoffe, die Musik ist trotzdem okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Wer Lust hat, heute im Omen, Pascal Feos. Tja, noch einen Gruß muss ich noch loswerden, sonst werde ich euch das Studio nicht lebend erreichen, hier rausgehen und so. Also ich würde sagen, Mike, gute Besserung. Ich hoffe, du hörst zu. Ja, und jetzt bin ich erstmal ruhig für eine Zeit lang.

davor, das war mein neuestes Stück. Tressed Foundation. Frequency Cut Off. Thank you. We'll be right back. Assistance D. Airwalker. ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe doch, wir sehen uns im Omen wieder. Heute ab 1. Und tschüss.